Wie jedes Jahr präsentieren Fischer und Göbel einen Nekrolog. Das ist der Nekrolog mit den Verstorbenen des Jahres 2016. Und in diesem Jahr 2016 sind ja sehr, sehr viele prominente Menschen von uns gegangen. Deshalb war die Auswahl in diesem Jahr noch schwieriger. Wir haben uns bemüht, auch neben dem Mainstream einige Musiker und Künstler zu ehren. Zum Beispiel das berühmte Alexandrow-Ensemble. Hier stürzten über 60 Mitglieder mit einem Flugzeug ab. Nekrolog 2016, jetzt vom russischen Volkslied zu einem deutschen. Nämlich der Cottbuser Postkutscher, ein schöner deutscher Zungenbrecher, allerdings gesungen von einer Künstlerin aus Jugoslawien, Ljubka Dimitrovska. Tief im Spreewald wohnt mein Frauchen, der so treu sein kann. Schreibt mir täglich Briefe, doch die kommen dann und wann. Fragte ich mich vielfach, woran das wohl liegen mag. Doch heute lass ich ein Sprüchlein in, da kam es an den Tag. Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten blank. Mit fröhlichem Gesang, tagtäglich stundenlang. Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten blank. Bevor die Post abgeht, drum kommt die Post so spät. Und er fand das heiter, als ich fragte, weiß man schon, warum meine Liebesbriefe 14 Tage gehen. Da sprach er aus Herzenstiefe, das kann jeder leicht verstehen. Thank you. Diskussion. Und per Kehr mit Pauken 1, 2, 3 per Telefon. Dieses Weltproblem ist älter noch als alter Schnee. Überall gibt's Postkutschputzer wie im Cottbus an der Spree. Halber müssen wir noch anfügen, dass Ljupka Dimitrovska aus dem früheren Jugoslawien stammte, aber genau gesagt kroatisch-mazedonischer Abstammung war. Jetzt Gisela May. Mein Blick geht über die Dächer im Abendsonnenlicht. Er wandert mit den Verliebten und schaut der Stadt ins Gesicht. Er findet offene Türen und überall ein Zuhaus. Und dort, wo sich Himmel und Erde berühren, wächst unser Heute über sich hinaus. Das ist die Welt, in der ich glücklich bin. Das ist die Welt, so jung wie Kinder lachen, weil wir sie Tag für Tag ein bisschen schöner machen. Ist das die Welt, in der ich glücklich bin? Für diese Welt hat alle Mühe Sinn. Sie überwindet Bitterkeiten mit unserer Zeit, der jüngsten aller Zeiten. In dieser Welt, in der ich glücklich bin, stark wie der Baum, der trägt und Blüten treibt, ist meine Welt und hell wie Kinder lachen. Ich will das Glück bewachen, dass es bei uns bleibt. Schön wie der Tag, Erfüllung und Beginn. Das ist die Welt, in der ich glücklich bin. Gisela May im Marabu Nekrolog. Sie galt als eine der ganz Großen des Chansons und als die Brecht-Interpretin schlechthin. Und sie starb 2016 im Alter von 92 Jahren. Auch gestorben zwei Popstars aus den 50er Jahren. Der zweite war dann später noch lange Zeit im Country-Bereich erfolgreich. Bobby V. und Sonny James. I'm like a rubber ball, baby, that's all that I am to you. Just a rubber ball, cause you think you can be true to two. You bounce my heart around. They're like a rubber ball, like I'm bouncing back to you. Rubber ball, like I'm bouncing back to you. If you stretch my love till it's thin enough to tear, I just stretch my arms to reach you anywhere. And like a rubber ball, I'll come bouncing back to you. Rubber ball, I'll come bouncing back to you. Ball, like I'm bouncing back to you. rubber ball like a bouncing bat to you. Bouncy, bouncy, bouncy, bouncy, bouncy, bouncy, bouncy, bouncy, bouncy, bouncy, bouncy. I'm like a rubber band when I'm a shoulder you do have. Just a rubber band because my heartstrings, they just snap. Bouncy, bouncy, you bouncy, go and squeeze me till I'm all aflame. She calls you by some other guy's name. But like a rubber ball, like I'm bouncing back to you. I'm your mama, boo. Flashback! They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love, one kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another there will never be another love for you or for me. Young der Marabu Nekrolog 2016, Bobby V und Sonny James. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir lassen euch jetzt teilhaben an einem intellektuellen Austausch zwischen Fischer und Göbel. Und Anlass ist der im letzten Jahr verstorbene großartige Songpoet Leonard Cohen. Göbel schrieb am 29. November 2016: Hallo Fischer. Bin seit ein paar Abenden dabei, die Leonard Cohen Album nacheinander zu hören. Habe festgestellt, dass wir im Flashback mit traumhafter Sicherheit beim zweiten Cohen Song das vermutlich schlechteste seiner Alben ausgewählt haben, nämlich Death of a Ladies Man von 1977. Der Titelsong ist nicht der schlechteste auf dem Album, aber das Album ist, verglichen mit seinen anderen, wahrhaft unterirdisch. Produziert von Phil Spector, der auch bei allen Songs als Co-Autor fungiert und sogar noch vor Cohen selbst genannt wird, was völlig untypisch für ein Cohen-Album ist. Es enthält übrigens auch das berüchtigte Don't Go Home With Your Heart On, das wir, glaube ich, auch mal in einem Flashback gespielt haben. Insofern hat der Trash fast schon Tradition. In dem Song sind auch Bob Dylan und Allen Ginsberg, Klammer auf, Vorname im Booklet falsch geschrieben, Klammer zu hören, da passt wirklich alles zusammen. Das Album klingt flach, müde, uninspiriert und so schlecht, dass man fast Sehnsucht nach Modern Talking bekommt. Okay, das war jetzt übertrieben. Aber ich finde, das schreit geradezu nach einer ausgefeilten Moderation im Nekrolog, in der wir uns für unsere Auswahl entschuldigen, vor allem beim guten alten Leonard selbst, und zur Entschädigung einen genialen, eher unbekannten Song vom Meister der Melancholie spielen. Vielleicht The Partisan oder einen anderen mit französischen Textteilen. Ich glaube, das wäre ein echter Dienst am Hörer, der ja letztlich für alles entscheidend ist. Mit strammen Grüßen, Göbel. Darauf antwortete Fischer am 30. November um 22.09 Uhr. Kurze Antwort, Göbel, da Annette, Freundin, Geburtstag und wir heute einen schönen Wellness-Tag hinter uns haben. Du bekommst kommende Woche den Flashback und deine aktuellen Sendungen. Keine Sorge wegen dem Cohen-Track, ich kenne die Geschichte um den Spectre-Streit. Cohen selbst sang kaum was von der Platte, in Live-Konzerten einige Titel wurden wohl aber gecovert und haben somit die Aura des Unentdeckten. Den ausgewählten Titel finde ich durchaus erträglich. Es beweist, wie stark damals schon auch der Zeitgeist war. Das Halleluja aus den 80er Jahren hat ja auch eine Tanzsaal-Atmosphäre. Da waren einige Arbeiten der Altstars in den 2000er wesentlich erfrischender, eben weil es heute keine brennenden Trends mehr gibt. Phil Spector hin und her, stell dir vor, damals wäre schon David Guetta am Ruder gewesen. Von You Want It Darker muss übrigens bei Radio 1 ein Fritz Kalkbrenner Remix laufen, das kommt dem schon arg nahe und relativiert den Spector. Und Göbel antwortete am 9. Dezember. Hallo Fischer, da drängt es mich zu einer kurzen Antwort. Zunächst vielen Dank, habe die Sendung bekommen, konnte sie aber noch nicht hören. Und nun noch einmal zum GAL und zu Death of a Ladies Man. Erträglich, naja, vielleicht, aber eigentlich doch nicht, wenn man die Alben hintereinander am Stück hört. Ich habe jetzt alle in meinem Besitz befindlichen Alben gehört, alle sind gut, bis auf Death. Das ist einfach eine grottenschlechte Platte von einem großen Musiker. So empfinde ich es jedenfalls. Alle Großen haben auch ziemlichen Mist veröffentlicht. Dein Verweis auf Halleluja ist meines Erachtens völlig daneben, denn dabei handelt es sich für mich um einen großartigen, berührenden Song, der es mit den besten Schnulzen von den Beatles, den Bee Gees und sowieso allen Schnulzen aufnehmen kann, die Elvis und Sinatra je gesungen haben. Vielleicht könnten wir ja diese Kontroverse zwischen uns im Nekrolog thematisieren und sogar eine dritte Flashback-Rubrik daraus kreieren, Fischer kontra Göbel, würde zu den Ursprüngen unserer Namensgebung zurückführen. Kienzle und wie hieß der andere bei ZDF Frontal? Herzliche Grüße, Göbel. Hauser, darauf antwortete ich dann noch kurz, dass unsere Kontroversen natürlich so groß nicht sind und dass wir bei kein Flashback ohne Bowie es belassen wollen. Das machen wir gleich nach Leonard Cohen. I asked my father, I said, father, change my name. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. He said, I locked you in this body, I meant it as a kind of trial. You can use it for a weapon or to make some woman smile. Yeah. Lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back. Then let me start again, I cried. Please let me start again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. I never turned aside, he said, I never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. And may the spirit of this song, may it rise up pure and free. May it be a shield for you, a shield against the enemy. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, I'm lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover. Das war, wir versprechen's, auch noch nicht das letzte Wort im Marabu Flashback zu Leonard Cohen. Vor allem musikalisch nicht, werden ausgewählte Tracks von ihm immer wieder hier im Flashback mit Fischer und Göbel spielen. Als feste Rubrik bleibt aber erhalten kein Flashback ohne Bowie, auch wenn er uns verlassen hat im vergangenen Jahr. Wir erinnern an seine Golden Years. Hear you say lights taking you nowhere. Angel, come love, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come love, baby. This might be the last, that's all. Once I'm big and you see for little soul. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come love up the baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Come love up the baby. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Walk this hole and touch you in these golden. Back down where you once belonged. In the back of a dream car 20 foot long. Don't cry my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I believe. Come all the way the run for the shadows. Run for the shadows. Run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Once I'm begging you, stay for little soul. Golden years. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come love up the baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. I'll stay with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Ohne Bowie, der Nekrolog 2016. Und wir als alte Schallplattenunterhalter gehen jetzt auf den Tanzflur. 6 Disco-Klassiker haben wir, 6 Verstorbene. Dead or Alive, der Frontmann ist von uns gegangen, You Spin Me Around. Danach FWH, dahinter verbirgt sich Reinhard Fissler von Sternkombo Meißen, ein Soloprojekt mit 2 anderen Künstlern, ein Trio praktisch, heiße Musik. Prince, I Wish You Heaven, Colonel Abrams ist gestorben, er war zuletzt Obdachloser in New York, Billy Paul und natürlich der Frontmann von Earth, Wind and Fire. Ab geht's. Yeah. Sabro. talking to me. Get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Hey, you gotta be strong. You gotta hold on. I said, don't give up. No, don't. I said, don't go around with your head looking down. Life's bound to time to hold you. die Disco-Runde hier im Marabu Nekrolog 2016. Morris White ist natürlich der Frontmann von Earth, Wind and Fire. Brecht hat recht. Mit einem kurzen Gedicht namens Hollywood. Jeden Morgen, mein Brot zu verdienen, gehe ich auf den Markt, wo Lügen gekauft werden. Hoffnungsvoll reihe ich mich ein zwischen die Verkäufer. Und da können wir schon mal einen Hinweis machen zum Thema Fake News. Gibt es in Kürze einen Marabu-Flashback. Time walk upon England's mountains green, and was the Holy Lamb of God on England's pleasant pastures seen, and did the countenance divine shine forth upon Lake and Palmer. Damit ehren wir hier im Nekrolog 2016 im Marabu Flashback die verstorbenen Bandmitglieder Keith Emerson und Greg Lake. Schnell weiter mit Classic Rock. Paul Kantner von Jefferson Airplane ist gestorben. Come up the years and love me, love me, love me. A younger girl keeps hanging around, one of the loveliest I've ever found. Blow my mind, stealing my heart, somebody help me for I fall apart. She's doing keep turning me on, and I've been happy to go right along. I know it's time that I said goodbye. I know I can't leave no matter how hard I try. the years, come up the years and love me, love me, love me, love me. Im Marabu Nekrolog Jefferson Airplane. Jetzt kommen wir zum Meister der drei Akkorde, Rick Parfitt von Status Quo. Ist ebenfalls im vergangenen Jahr gestorben. Sind ja viele Musiker, viele Künstler von uns gegangen. Deswegen war die Auswahl für diese Sendung auch nicht so ganz einfach. Fischer hat jetzt noch ein paar Namen von denen, die hier musikalisch in dieser Stunde nicht vertreten sind. Achim Menzel, Kitty Callan, Dale Griffin von Mott the Hoople, Jimmy Bain von Rainbow, Jim Reeves von Squeezer, Vanity, die Gespielin von Prince, dann wieder Schlager Eckhard Göpelt, Hugo Strasser, Five Dog von The Tribe Called Quest, Roger Sichero, dann Leon Hayward, ein Funkmeister, auch Merle Haggard aus der Country-Szene, Wolfgang Rode, Nick Menza von Megadeth, der Schlagzeuger, Dave Swarbrick von Fairport Convention, Henry McCulloch von Spooky Tooth, der Blues-Legende, Alan Vega, Hagen Liebing aus den 80er Jahren, da war er bei den Ärzten dabei, von den Flippers, Manfred Durban, Andreas Fulterer von den Kastelruder Spatzen, dann der legendäre BBC-Moderator Jimmy Young, hatte in den 50er Jahren Hits, Victor Bailey von Weather Report, Leon Russell und Knut Kiesewetter. Jetzt erinnern wir an Guru Guru. Von dieser Kunstrock-Legende ist Hans Reffert im vergangenen Jahr gestorben und die bekannteste Nummer wohl der Elektrolurch. Gestatten, hier spricht der Elektrolurch. Ich wohne in der Lüsterklemme neben dem Hauptseeler. Ich sorge für euren Saft. Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom. Was bedeutet eigentlich der Name Guru Guru? Der Name Guru Guru ist zum Beispiel prähistorisch. Er soll, kann und zeigt aber nichts. Etwas Besseres also dort, können wir alle mal finden. Was war für dich ein besonders wichtiges Ereignis? Der erste Bohnenkaffee nach dem Krieg. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr einmal älter seid? Guru Guru Elektro Lurch. Einige Jahre später erschienen auf der neuen deutschen Welle-Szene Trio, musikalisch und im Geiste durchaus verwandt, kann man sagen, mit solchen Bands wie Guru Guru. Der Schlagzeuger Peter Behrens starb 2016, deswegen hören wir jetzt Trio. Anna, Anna, oh Anna, Bertha, Bertha, Roberta, Carla, Carla, oh Carla, Dieter, Dieter, oh Dieter, Peter, Peter, oh Peter, lass mich rein, lass mich raus, lass mich rein, lass mich raus, lass mich rein, lass mich raus. Anna, Anna, oh Anna, Dieter, Dieter, oh Dieter, Peter, Peter, oh Peter, lass mich rein, lass mich raus, lass mich rein, lass mich raus, lass mich rein, lass mich raus. Der Nekrolog 2016 auf Radio Marabu. An zwei Künstler wollen wir noch kurz erinnern. Glenn Frey von den Eagles. Und natürlich auch an Black. It's in your hooves. It's in- bombensicheren Musikbunker. Eine Aufnahme aus dem Radio Marabu Schallarchiv. George Michael, Heal the Pain, ein Mann und seine Schmerzen. Eine Stunde erinnerten Fischer und Göbel an die Verstorbenen 2016, das war unser Nekrolog. Einer darf natürlich nicht fehlen, Manfred Krug. Wir gehen schon mal in Richtung Frühling, wenn es draußen grün wird. Wenn es draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Es kommt über mich und bricht mir das Herz. Mag Sonne scheinen oder mag es trübe sein, ein Gefühl so zwischen Freude und Schmerz. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Kosten sprangen, da ist nicht nur ein heines Herz. dann wird mir so gut zumut. Und auch jeder Blume, jedem Getier. Dann steigt der Saft in Bäume und auch uns ins Blut. Dann muss ich zu dir und du musst zu mir. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist nicht nur in Heinz Herz Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist nicht nur in Heines Herz Liebe aufgegangen. Wenn's bunt wird, dann wird mir so gut zumut. Und auf jeder Blume, jedem Getier. Dann steigt der Saft in Bäume und auch uns ins Blut. Dann muss ich zu dir und du musst zu mir.